Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 45. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Gott segne dieses Wort. Anderen dienen. In diesem Bibeltext hier aus dem Markus-Evangelium lernen wir mehr, was es denn bedeutet, anderen zu dienen, anderen Menschen zu dienen. Was sagt unser Jesus Christus hier? Also, ich möchte nochmal da hinweisen, wenn es heißt hier, dass der Menschensohn, das ist eben unser Jesus Christus als Gott im Fleische, ja, Gott ist Mensch geworden, auch Menschensohn, ja, so hat er sich selber auch bezeichnet, genannt, ist eben, hat sein Leben gegeben als Lösegeld sozusagen, aber dieses Lösegeld ist nicht an irgendjemanden bezahlt worden, an niemanden. Ja, das muss, also, das ist wichtig zu verstehen, denn es gibt manchmal Missverständnisse da, dass irgendwie Jesus dem Teufel Lösegeld gegeben hat, und das ist falsch. Jesus hat niemandem Lösegeld gegeben. Jesus Christus ist gekreuzigt worden, er ist zu Unrecht verurteilt worden, er ist gekreuzigt worden, am Kreuz für uns gestorben, für die Sünden aller Menschen, und ist dann am dritten Tag wieder auferstanden und dann in den Himmel gefahren, auf der Himmelfahrt, in der Himmelfahrt, und dann hat er uns den Heiligen Geist geschickt, die dritte Person der Dreifaltigkeit. So. Und am Kreuz, durch seinen Tod und seine Wiederauferstehung, hat er Sünde, Tod, Teufel, Satan, und das Böse und alles Böse besiegt. Für ein für alle Mal, für alle Ewigkeit. Jesus Christus kommt wieder, das zweite und letzte Mal am jüngsten Tag. Wie und wann das, wie wissen wir, ja, im Himmel, so wie er in den Himmel gefahren ist, kommt er wieder zurück, aber wann, wissen wir nicht. Und die Bibel sagt uns das auch nicht. Und es geht nicht darum, die Zukunft vorauszusagen, das sollen wir überhaupt nicht tun, die Bibel verbietet uns das. Also, nehmt euch das zu Herzen, Jesus Christus hat am Kreuz durch seinen Tod und Wiederauferstehung Sünde, Tod und Teufel, den Satan, und alles Böse besiegt, für alle Ewigkeit. Nun ist es aber so, dass wir jetzt hier, wenn wir anderen dienen wollen, dass wir verstehen müssen, dass wir immer noch, bis Jesus Christus zurückkehrt, dass wir es mit dem Bösen noch zu tun haben, hier in der gefallenen Welt und mit dem Satan, der versucht, die Herzen anderer Menschen noch zu beeinflussen, ja, und uns auch als reue Sünder, wir, die wir Christen sind, wir, die wir Jesus Christus folgen, versucht er auch noch immer noch uns zu beeinflussen. Ja, das heißt nun nicht, dass wir jedes Mal, wenn wir Sünde begeben, dass es immer er ist, der dahinter steckt. Das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Das ist für uns wichtig, dass wir uns Jesus Christus zuwenden, und der Heilige Geist schützt uns vor dem Satan, vor dem Bösen und vor allem anderen auch. Nehmt euch das zu Herzen, es ist wichtig. Ja? So, hier heißt das dann eben, wenn das heißt, sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Warum für viele Menschen und nicht für alle Menschen? Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben. Aber geht nochmal ins Johannes-Evangelium rein. Johannes Kapitel 3, Vers 16 bis 21. Ich wiederhole. Johannes Kapitel 3, Vers 16 bis 21. Jesus Christus erklärt uns da, worauf es ankommt, warum für viele Menschen und nicht alle Menschen. Jesus ist für alle Menschen gestorben, aber wie er uns da erklärt, lest es selber durch, die Bibel lehrt uns, nicht alle Menschen werden zu ihm kommen, in einer persönlichen Beziehung als reuige Sünder, eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus eingehen. Und das ist leider so, und das müssen wir wahrnehmen. Und deswegen heißt es hier Lösegeld für viele Menschen. Okay? Worauf es ankommt, wenn wir anderen dienen, ist, dass wir auf jeden Fall bescheiden sind. Und ich habe da noch eine andere Stelle für euch, die sehr, sehr wichtig ist, wo es geht da im Matthäus, geht weiter im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 3. Und da schreibt eben unser Jesus Christus in der Bergpredigt: Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Gott segne dieses Wort. Ja, Matthäus Evangelium 6, Vers 3. Und in diesem Vers sehen wir, dass eben, wenn wir, wenn wir Gott dienen und anderen dienen, dann kommt das aus einer, ist es ein Resultat aus unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus, der in und durch uns wirkt, durch unsere Herzen, durch den Heiligen Geist in uns wirkt und wir ihn dann ehren wollen und nichts andere. Ja, wenn wir anderen dienen, haben wir keine versteckte Agenda oder irgendwas, dass wir irgendwie was erreichen wollen oder dass wir irgendwie in die Zeitung kommen wollen oder in die Nachrichten. Jesus Christus warnt uns davor, dass wir das eben nicht tun sollen, sondern soweit es geht als Christen, die wir Gott dienen, ja, das kann in verschiedenster Weise sein. Das ist nicht nur Arbeit, es ist nicht nur Missionsarbeit irgendwo in Ländern, wo Menschen in Not sind und an Hunger und Seuche sterben, sondern das sind verschiedenste Aufgaben. Und wenn wir dieses wahrnehmen, dass wir das verstehen, was Jesus Christus uns hier schreibt, nur so in und durch unsere Herzen ihm zugewandt, kann er uns dann ins Herz sprechen, was genau wir denn zu tun haben und was wir tun sollen. Das ist nicht irgendwie so ein Ding, dass man, ja, ich tue gute Taten und ich fühle mich dann gut, dass ich jemandem geholfen habe oder so. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist falsch. Jemand kann anderen Menschen helfen, ja, mit einem völlig gehärteten Herz und auch Jesus Christus ablehnen, gar keine Beziehung zu Christus haben. Und das hat dann gar keine, das hat keine, keinen Einfluss auf die Beziehung zu Gott, ja, und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Also Wohltätigkeitssachen sind ja sicherlich gut, um dass man anderen Menschen hilft, das ist schon richtig, aber Jesus Christus lehrt uns, dass das eben nicht aus unseren Herzen fließt sozusagen, und das muss es tun, es muss aus unseren Herzen kommen, dass wir nichts erwarten, dass wir keine Anerkennung erwarten von Leuten oder von jemand anders oder dass irgendwie Gott uns dann mehr liebt oder was auch immer. Und da geht nochmal rein, habe ich noch einen für euch hier aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, geht mal nur eine Seite zurück, auch wieder in der Bergpredigt, Matthäus, Kapitel 5, Vers 16, da sagt Jesus: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gott segne dieses Wort. Hier, das ist kein Widerspruch, hier heißt es eben, was Jesus meint, ist, aus unserem Herzen ihm zugewandt, fließen eben all diese Dinge, die Jesus Christus in und durch uns erreichen möchte. Es beginnt mit Jesus und es endet mit Jesus. Ja? Und wenn es heißt hier gute Werke, ja, dann am Ende, der letzte Teil des Satzes, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Darauf kommt es an, unseren Vater im Himmel zu preisen. Und wir sind also, wir sind dann das lebendige Zeugnis in dem, was wir dann tun, was aus unseren Herzen fließt. Es geht nicht darum, dass andere Leute unsere guten Taten sehen. Ganz im Gegenteil. Wichtig ist, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte Hand tut. Darauf kommt es an. Also lasst euch hier nicht in die Irre führen, dass das irgendwie Widerspruch ist oder dass das irgendwie anders gemeint ist. Nein, aus unserer Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus leitet er uns und in Bescheidenheit stellen wir uns, soweit es geht, in den Hintergrund und tun dann eben das, was er uns in die Herzen spricht. Ist auch so eine Sache zum Beispiel, wenn jemand predigt oder so, ja, oder ich jetzt euch versuche, ja, zu helfen, zu verstehen, wer Jesus Christus ist, warum er gekommen ist, ja, also Jesus Christus als Gott im Fleische und warum er gekommen ist, um für die Sünden aller Menschen zu sterben und euch dann ermutige, dass ihr in die Bibel reingeht. Das ist nicht irgendwie ein Trick oder irgendwie so, sondern das ist das, was die Bibel uns lehrt. Aber es kommt darauf an, dass ich mich selber oder wenn ihr selber vielleicht die gute Nachricht mitteilt, vielleicht hat euch der Heilige Geist auch ins Herz gesprochen, dass ihr anderen Menschen die Bibel näher bringen wollt. Und da ist es wichtig, dass ihr euch selber, so gut es geht, aus diesem Kontext rausnehmt. Denn lasst also Gottes Wort quasi selber sprechen. Jesus spricht ja in seinem Wort. Jesus ist Gottes Wort, ja. Und es geht nicht darum, dass irgendjemand ein super dynamischer Sprecher ist oder irgendwie ja eine besondere Fähigkeit hat. Toll, und die Leute dann Tausende von Dollar oder Dukaten oder Talern oder Euros Leuten geben. Toll, tolle Predigt, super. Nee, wir müssen uns, wir, die wir Jesus Christus dienen, zurückhalten, also uns im Hintergrund befinden und uns so weit wir können rausnehmen, zum Beispiel aus einer Predigt oder wenn wir etwas erklären aus der Bibel. Das ist nämlich der Heilige Geist, der dann in und durch uns wirkt und nur dann in und durch uns wirken kann. Also wenn wir auf Geld ausgerichtet sind oder versuchen, irgendwie populär zu werden, dann dienen wir nicht Gott. So einfach ist das. Ja? Also nehmt euch das zu Herzen, nehmt euch so gut ihr könnt raus. Und das ist es, wenn wir anderen dienen. Und es gibt so viele andere Möglichkeiten, Gott zu dienen. Also fast so viele, dass ja ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus und ohne dass uns der Heilige Geist dann leitet und ins Herz spricht, wo würde man überhaupt anfangen? Wo würde man anfangen? Und deswegen haben wir den Heiligen Geist, den uns Herr Jesus Christus geschickt hat, der uns in unserer persönlichen Beziehung zu ihm, zu Christus stärkt und auch uns auch leitet, wenn wir auch in Stille und in Ruhe ihm zuhören. Ja, also nehmt euch das zu Herzen, anderen zu dienen. Das sind einige Abschnitte. Es kann auch viel, viel mehr gesagt werden. Aber lassen wir das erstmal so sein. Geht mal wieder rein, geht selber rein, lest durch. Markus, Evangelium 10. Kapitel, den Vers. Dann nochmal Matthäus, im 6. Kapitel, Vers 3. Und Matthäus, Evangelium Kapitel 5, Vers 16. Und lest das nochmal selber nach. Und schaut mal, wie euch das ins Herz spricht. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort und vor allem, worauf es ankommt, anderen zu dienen. Wichtig ist, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte Hand tut und dass wir uns im Hintergrund aufhalten, wenn wir dir dienen und dass wir bescheiden sind und der Heilige Geist uns leitet und in unser Herzen spricht und auch den Rahmen, Zeitrahmen uns zeigt und was wir zu tun haben zu einer bestimmten Zeit. Und das kann sich auch ändern, ja, je nachdem, wie die Situation ist. Aber wir danken dir, dass wir diese Wahrheiten haben, worauf es ankommt, anderen zu dienen. Und das heißt nun nicht, dass wir Bettvorleger sind, dass andere Leute uns irgendwie ausnutzen oder Böses tun. Manchmal, leider ist das eben auch manchmal so in Glaubensgemeinschaften zum Beispiel auch. Aber wir wenden uns vom Bösen ab und der Heilige Geist hilft uns, den richtigen Weg zu finden. Und wir beten, dass wir alle in unserer persönlichen Beziehung zu dir wachsen. Und ja, wir sind so dankbar für all dieses und worauf es ankommt, anderen zu dienen. Du hast es so klar und so klar dargestellt hier in der Bibel. Wir danken dir und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.